Kundgabennummer 8473 vom 20.04.1963. Gebote im Zwang sind nicht Gottes Wille. Auch das ist nicht mein Wille, dass die Menschen gehindert werden in ihrer freien Entscheidung, dass ihnen Gebote gegeben werden, nach denen sie sich nur in den Grenzen dessen bewegen dürfen, was wieder nur Menschen bestimmt haben. Der freie Wille ist der entscheidende Faktor im Menschenleben, denn er allein bringt das Ausreifen der Seele zustande. Doch er kann auch versagen, weil er völlig frei ist. Wenn nun diesem Willen die Freiheit beschnitten wird, dann machen sich die Menschen schuldig, die es tun. Der Mensch selbst aber hat die Gabe, seinen Verstand gebrauchen zu können. Und er könnte sich freimachen von dieser Fessel des Willenszwanges. Doch er bringt angesichts der menschlichen Vorschriften zumeist nicht den Mut dazu auf. Doch ich stelle die Frage, warum kommet ihr gerade diesem Gebot so eifrig nach, während ihr sonst leicht die Gebote übertretet? Es wird viel von euch verlangt, menschlicherseits, und ihr beachtet es nicht. Warum seid ihr gehorsam, wenn von euch verlangt wird, bedingungslos alles zu glauben, was euch vorgesetzt wird? Warum verschaffet ihr euch nicht selbst ein klares Licht, ehe ihr Lehren annehmet als Wahrheit? Denn mit welcher Gleichgültigkeit übertretet ihr die Gebote, die ich selbst euch gegeben habe? Wie lau verhaltet ihr euch zu dem Gebot der Nächstenliebe? Doch der von Menschen erlassenen Gebote kommet ihr eifrig nach. Und wie viel Licht würdet ihr empfangen, wenn ihr die Liebegebote erfüllet? Es würden euch alle Schleier von den Augen fallen, die euch die Wahrheit bisher verhüllten. Und ihr würdet euch eines fragen: Wer gibt euch die Garantie dafür, dass man euch reine Wahrheit unterbreitet hat? Und schon der geringste Zweifel bedeutet, dass ihr euch dem Licht öffnet, dass ihr Wahrheit begehret. Und dann kann auch dieses Begehren erfüllt werden. Den Menschen in eine Art Zwangszustand zu versetzen, ist ein großes Vergehen wider mich, der ich allen meinen Geschöpfen den freien Willen gegeben habe, für den sie sich dereinst auch verantworten müssen. Und es ist dies ganz besonders bedeutungsvoll, weil es um die Aufwärtsentwicklung der Seele geht, die den freien Willen zur Voraussetzung hat. Das geistige Ausreifen kann nur das fördern, was getan wird im freien Willen. Und diese Entwicklung der Seele hindert ihr, die ihr eure Mitmenschen durch Gebote in einen Zwangszustand versetzet, so dass ihnen ein freier Entscheid unmöglich gemacht wird. Jeder Mensch könnte sich zwar von dieser Bevormundung freimachen, wenn es ihm in vollstem Ernst nur um die Wahrheit geht. Doch er wälzt gern die Verantwortung von sich ab und tut, was Menschen von ihm fordern. Jedoch nicht das, was ich fordere, dass sie in der Liebe leben. Doch ein Liebeleben trägt stets zur Erhellung des Geistes bei. Und dann wird der Mensch auch wissen, dass ich niemals der Urheber solcher Gebote sein kann, die den Menschen in seiner geistigen Freiheit beschneiden. Ihr sollt nichts annehmen, bevor ihr es nicht durchdacht habet. Und ihr solltet nur immer meine Mithilfe erbitten, auf dass euer Denken recht sei. Und glaubet es, ihr werdet Freude haben an den Gedanken, die nach innigem Gebet zu mir in euch aufsteigen. Denn es ist mein Wille, dass ihr in der Wahrheit wandelt. Und daher werde ich euch auch das rechte Empfinden für die Wahrheit in das Herz legen. Und ihr werdet euch leicht von allem Irrtum zu lösen vermögen. So wie ihr mich selbst als den rechten Lehrmeister anerkennet. So wie ihr zuvor zu mir kommt, um von mir Aufklärung zu erhalten. Es braucht dies kein offensichtlicher Vorgang der wörtlichen Übertragung zu sein, denn ich habe viele Wege, euch die Wahrheit zuzuführen, und auf dass ihr diese auch als Wahrheit erkennet, lenke ich eure Gedanken und ihr glaubet dann, es sei euer eigenes Gedankengut, aber ihr seid auch voll überzeugt, dass es recht ist. Und wisset, dass der Mitmensch nicht das Recht hat, euer eigenes Denken auszuschalten, indem er euch gebietet, ungezweifelt anzunehmen, was er euch lehrt. Dieses Recht habe ich keinem Menschen gegeben, die Freiheit des Willens zu beschneiden, sondern der Mensch selbst soll sich entscheiden, was er annehmen und was er ablehnen will. Denn dafür wird er sich einst zu verantworten haben, weil es um sein geistiges Ausreifen geht. Setzet er aber das Erfüllen der Liebegebote vor alles andere, so ist auch sein Ausreifen gewährleistet. Dann wird er von selbst stets mehr zur Wahrheit kommen und auch nicht so viel des Irrtums herzugeben brauchen bei seinem Eintritt in das geistige Reich. Denn sein Licht ist stark und durchbricht die Finsternis, die jeglicher Irrtum für eine Seele bedeutet. Die Liebe allein ist nötig, um auszureifen und auch in der Wahrheit zu stehen. Wer aber die Liebe nicht hat, der wird schwerlich aus der Finsternis herausfinden. Denn ihm helfen auch nicht die angeblichen Gnadenmittel, auf die sich der Mensch allzu leicht verlässt, der nicht in der Wahrheit steht. Amen.